Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 443 Bunte Sache. Die erste Episode im neuen Jahr, ist das denn die Möglichkeit? Thema wird heute sein Googles Fuchsia OS hat jetzt Android Support. Eieiei. Und jede Menge News gab's, da muss ich mich kurz halten, denn es gibt noch was ganz Spezielles in der Community, Leute, eine neue Community, cool, oder? Naja, zusätzlich, ja, keine Angst. Ne? Und natürlich die App der Woche, wie immer, auch das ist, ja, wie immer, eigentlich was Besonderes, ja. Genau. Nun gut, Leute, es ist vollbracht. Das Jahr 2019 hat begonnen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht, nicht wörtlich, ja, ins neue Jahr. Und ja, ich bin von der Euphorie her ja so ein bisschen ja, gedämpft, ja, so, weil ich ehrlich gesagt gemerkt habe, dass 2018 so eine ziemliche Stagnation herrschte bei Google und das wird Auswirkungen haben, denke ich, auf die Techniklandschaft, was Android betrifft, 2019, ja. Auch wenn einige Firmen 2018 noch mal so richtig reingehauen haben, ja, könnte das ein Zeichen sein, dass die Firmen vielleicht jetzt mehr auf bestehende Sachen schauen, was natürlich katastrophal wäre für das Ökosystem, weil dann wären wir angelangt, wo auch schon andere Firmen waren und das hat immer dann dazu geführt, dass das Teil früher oder später in die Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Ja. Ohne Fortschritt, ohne Weiterentwicklung ist es vorbei. Ja. Sollten sich auch Politiker merken. jedenfalls ein Zeichen, dass vielleicht Google noch was im geheimen Safe hat an Plänen, ja, war dadurch zutage gefördert worden, dass ein Artikel erschien, dass Googles Fuchsia OS mit Android Support jetzt ausgestattet ist. Ich glaube, ich werd fuchsig. Das ist natürlich eine Geschichte. Also ich muss vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Also Fuchsia OS war eigentlich ein Mini-Test. Ja, Fuchsia OS konnte eigentlich gar nichts. Ja, das war mehr oder minder so eine Geschichte, wo sich alle nicht einig waren. Okay, ist das jetzt das neue große Ding? Oder ist das nur ein Testprogramm für diese Flutter-Programmiersprache oder Programmierumgebung? Nicht Programmiersprache, Programmierumgebung, die Google da hat. Ah, es ist 2019, ging es los mit einem öffentlichen GitHub, Repository und da hat sich dann das Ganze eben verbreitet. Es ist ein Open Source Betriebssystem, ja, wenn man so will. Damals war das, naja, sagen wir mal, wie bei Linux, also es konnte gar nichts. Ja. Aber das heißt ja nichts. Die Weiterentwicklung findet dann eben statt und jetzt wurde eben zu Fuchsia Android-Kompatibilität hinzugefügt. Das heißt, insofern, dass Android-Apps unter Fuchsia laufen. Damit sieht natürlich die Sache sofort so aus, als ob hier an einem neuen OS gearbeitet wird, das Android ersetzen wird. Wir reden mal nicht um einen heißen Brei rum. Das sieht so aus. Denn ich meine, auch Google muss es ja klar sein, dass Android nicht ewig bestehen wird. Ja. Und dass irgendwann auch neue Wege gegangen werden müssen. Ehrlich gesagt, zuerst sah es ja wirklich so aus, als ob Chrome da reinhaut. Und tatsächlich hat Chrome ja bereits die Android-Tablets bei Google verdrängt. Ja. Und ging auch immer mehr in diesen Bereich rein, sage ich mal. Aber dann wurde schnell klar, nee, also Android kann durch Chrome OS auf den Smartphones nicht ersetzt werden. Das geht nicht. Das wäre der Wahnsinn. Ja? Und das weiß natürlich auch Google hoffentlich. Fuchsia OS könnte im Prinzip ein neuer Unterbau sein, der letztendlich beim Konsumenten ankommen könnte in einigen Jahren, ohne dass der groß was davon merkt. Ja, das heißt, ein neuer Unterbau, optimiert, aber die Oberfläche davon möglicherweise identisch mit dem, was man dann eben gerade hat. Ja, derzeit wird es dann sicherlich keine Android Pie-Oberfläche mehr geben, sondern etwas ja, ziemlich anderes, würde ich mal sagen. Denn ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit, das heißt in den nächsten 1 bis 2 Jahren stattfinden wird, sondern erst danach. Aber die Grundlagen, die werden natürlich jetzt gelegt. So lang ist das nun mal, so lang dauert das nun mal. Ja. Auch wenn sowas schnell gehen könnte, also im Moment gibt es noch keinen Grund für sowas zu überhasten. Ja. Aber man sieht schon, dass es Überlegungen gibt, denn das Wichtigste ganz klar an einem System, ob sich das durchsetzt oder nicht, ist, laufen Android-Apps drauf oder nicht. Das war zum Beispiel auch bei Chrome OS die entscheidende Sache. Und als es dann ging, dann kamen dann die Chrome OS-Tablets und verdrängten oder wurden bei Google eben diese Chrome OS-Tablets genommen, um die Android-Tablets abzulösen. Ah, und möglicherweise wird sowas auch hier existieren. Die unterstützten Plattformen sind momentan ARM 64 und x86-64. Das heißt also die im Prinzip die Prozessoren, die eben jetzt heute auch in Smartphones genutzt werden. Es ist nicht draußen. Also das ist mehr oder minder ist das reine Spekulation. Übrigens, ja, ich kenne den Ausdruck. Fuchsia ist eine Farbe. Ja, auch wenn ich gesagt habe, das ist das fuchst mich, ja, oder ich werde fuchsig. passt halt so gut, hört sich so ähnlich an. Aber Fuchsia ist eine Farbe, ne? Die vielleicht was mit dem Fuchs zu tun hat. Oder auch nicht. auf jeden Fall denke ich, dass das schon eine interessante Geschichte wird. Auch interessant ist, dass Huawei bereits Fuchsia auf seinen eigenen Geräten testet. Auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Und wenn so eine große Firma da dabei ist, Tests zu fahren, dann könnte das natürlich auch dem ganzen System einen Auftrieb geben. Wie gesagt, vielleicht bin ich zu pessimistisch, wenn ich 2-3 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr ansetze dafür, aber vielleicht geht das schneller. Nur wenn ich mir das momentan angucke, was wie lange bei Google immer braucht, dann ja, denke ich, würde ich mit meiner Einschätzung von 3 Jahren vielleicht richtig liegen. Ich meine, 3 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Ich lehne mich da ziemlich weit aus dem Fenster raus. Aber auf jeden Fall, es ist was im Busch. Und Fuchsia könnte die Ablösung sein, die immer wieder auf den Tisch gelegt wird oder gebracht wird, nämlich die Ablösung von Android. Wer weiß. Wie ich dazu stehe? Keine Ahnung. Ich habe von dem Ding noch gar nichts persönlich gesehen, überhaupt nichts. Weil das momentan ein System ist, ich wundere mich ehrlich gesagt, dass da überhaupt Android-Apps drauf laufen sollen, ja, weil, also das ist noch nicht mal grundsätzlich einsatzbereit, dieses System. Und von daher kann ich natürlich auch überhaupt nichts groß dazu sagen. Alles, was man da sieht, das sind mehr oder minder Tests, ja. Und naja, schauen wir mal, warten wir mal ab, was da die Zeit so bringt. Genau. Okay, weiter geht's mit einer anderen Sache. Da sind wir schon bei den News. Google Duo testet, beziehungsweise Google testet bei Duo jetzt ein Group Calling Feature und einen Low-Light-Modus. Ja, gut, beim Low-Light-Modus kann man sich schon vorstellen, was damit gemeint ist. Ganz klar, gerade bei Videochats, das ist oftmals in einer relativ schummrigen Umgebung. Ja, ich habe keine Lust, hier meine UI-Lampen auf volle Pulle zu setzen, nur wenn mich jemand anruft, für ein Videochat zu machen. Also sieht er meistens, wenn überhaupt, nur eine dunkle Silhouette auf seinem Bildschirm und oftmals ist es dann eben umgekehrt genauso. Also Videochat, naja, wird es auch ohne Videoübertragung dann gehen, denn sehen tut man eh nichts, aber egal, ne? Nur jetzt gibt es eben diesen Low-Light-Modus, oder soll es dann eben bald geben, wie gesagt, Tests finden statt und damit würde das Bild deutlich heller werden. Wie das im Einzelnen gemacht wird mit der Kamera ist unklar, man darf aber davon ausgehen, dass es so ähnlich abläuft wie mit dem Nachtmodus in der Kamerasoftware. Nur, dass es da natürlich Probleme gibt hinsichtlich des Videos, weil ja dort kontinuierlich das Bild heller gemacht werden muss durch Software-Bearbeitung und das könnte natürlich dann zu einem Pufferproblem führen. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie das dann eben abläuft. Aber immerhin, Google Duo bleibt dann weiterhin die interessanteste Video-Chat-App momentan, auch hinsichtlich des Datenverbrauchs ist es sehr gut. Es ist ein kleines Problem bei vielen anderen Video-Chat-Systemen, dass die eben sehr viel Daten verbrauchen und dann natürlich auch entsprechend ruckelig oder mit sehr schlechter Qualität eben arbeiten, was dazu geführt hat, dass in der Vergangenheit eben Videochats nicht so genutzt wird. Google Duo allerdings hier durchaus ein Vorreiter in der Geschichte. Nicht schlecht. Ja, Promo-Video ist aufgetaucht, das zeigt das Nokia 9 mit 5 PureView-Kameras, so wie es auch schon gemunkelt wurde. Also die ersten Bilder wurden ja da gezeigt und tatsächlich, es ist damit bestätigt, das ist ein offizielles Promo-Video. Diese PureView-Kamera hat tatsächlich 5 Objektive, Wahnsinn. Und was damit allerdings genau gemacht wird, wo da die Vorteile liegen, das ist noch im Unklaren. Das Gerät wird ein 5,99 Zoll QHD-Display haben mit diesem Pure Display HDR10 Tech. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen, ja. Also es soll besonders gut sein, ne? Ganz klar. Und auch mit einem Snapdragon 845, also nicht der neueste, gut, was ja zu denken war, ja, ist ja, Nokia 9 ist ja jetzt nicht unbedingt im High-End-Preissegment veranschlagt. Entsprechend gibt es auch nur 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Aber ich denke, das ist auch noch okay. Und ja, Preis weiß man natürlich noch nicht. Aber man könnte vielleicht so bis 500 Euro ungefähr veranschlagen. Ich denke, viel teurer wird es nicht. Wenn mit etwas Glück vielleicht sogar günstiger, wer weiß. Ja. Okay, noch bis Ende Januar soll es dauern. Irgendwann also im Januar soll das offiziell vorgestellt werden und dann wissen wir auch mehr und dann gibt es auch den offiziellen Preis. So, beim Google Pixel 3 hat sich ein Desaster schon wieder angebahnt. Ja, und jetzt machen sogar die pixelhörigen Redakteuren von Android Central Stimmung dagegen. Die haben, oder zumindest einer davon hat nämlich die Schnauze jetzt gestrichen voll vom, von der Pixel 3 Kamera. Die so hochgelobte Kamera ist für ihn nicht zu gebrauchen, weil sie viel zu langsam ist. Ich darf zitieren: Google is simply the only company selling a high-end phone with terrible camera performance. Okay, das heißt, das ist nicht unbedingt die Qualität der Kamera, die hier angesprochen wird. Die ist ja gut. Ja? Nur es dauert einfach viel zu lange, wenn man ein Foto machen will, bis es dann tatsächlich gemacht ist. Das sind eigentlich Sachen, das ist man heutzutage gar nicht mehr gewohnt bei diesen teuren Geräten. Das war oft früher so, dass man draufgeklickt hat und dann hat es eine Sekunde gedauert und eine Sekunde ist schon ziemlich viel. Und hier ist es so, dass es also kaum möglich ist, Schnappschüsse so zu machen, mit diesen, gerade mit Sonderfunktionen drin. Und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Das ist auch der Preis, ja, was eben diese exzessive Software-Nachbearbeitung hat. Ja, das muss man sich vorstellen, eine einzelne Kameralinse, ja, soll dann das tun, was andere Geräte mit Dual, Triple und jetzt dann eben sogar mit fünffach Kameraobjektiv schaffen, das ist eben, da gibt es Grenzen, ja, und da muss die Software Wunder vollbringen. Aber diese Wunder brauchen Rechenzeit und davon hat eben das Google Pixel auch nicht gerade besonders viel, ja, also da gibt es durchaus einige Geräte, die mehr Power haben, ja, und das fehlt dann eben wiederum, ja. Ja, es gibt einen speziellen Chip, aber offenbar ist selbst der etwas überfordert. Ich bin sicher, dass Google da noch ein bisschen was tricksen kann und optimieren kann, sodass das Problem vielleicht bald, ja, sagen wir mal, akzeptabler wird. Aber es ist schon bedenklich und man muss ganz einfach auch sagen, die Software hat eben seine Grenzen und Physik lässt sich eben nur zum Teil überlisten. Irgendwann ist dann Schluss und dann passieren eben solche Geschichten. Und da sollte man sich einfach mal eine Kamera holen, ein Smartphone mit einer vernünftigen Kamera, die eben nicht unendlich viel Software-Nachberechnung braucht, um ein vernünftiges Bild hinzukriegen. Ja, so ist es nun mal. Also, nächste Sache: Android Pie Update für Galaxy 9 ist in Deutschland verfügbar. Juhu, da dürfen sich die Leute freuen. Und ich habe mich gewundert, jetzt erst? Wie jetzt? Und dann war es klar, ja, die Versionen, die es vorher gab, waren tatsächlich Beta-Versionen. Und da muss ich sagen, es ist schon ziemlich bedenklich, meiner Meinung nach. Zu den Updates komme ich übrigens noch im Laufe der Sendung nochmal, ja. Ich finde es bedenklich, dass es eben so lange gedauert. Guckt mal, wie lange jetzt schon Android Pie wieder auf dem Markt ist. Und jetzt kommt eben Samsung mit dem Pie-Update. Da waren etliche Firmen schneller. Ja, auch Huawei war da deutlich schneller mit den Updates. Und ich finde es nicht okay. Ja, aber naja, ich glaube, bei Samsung muss man schon froh sein, wenn es überhaupt diese Updates gibt. Ja, und naja, gut. Was soll's? Ich glaube, wir müssen uns alle damit abfinden eben. Und dann brauchen wir uns auch nicht drüber aufzuregen. Ja, aufregen tun mich noch andere Sachen, aber positiv. Nämlich, es gibt einige Renderings vom Huawei P30 und P30 Pro. Genau. Dieses Jahr erscheint auch ein neues P30. Bitte nicht verwechseln mit dem P20 Mate Das ist ein neueres Modell, das erst vor kurzem auf den Markt kam. Ich rede vom P20. Nicht Mate 20, sondern P20. Das Gerät ist schon älter, das ist schon länger auf dem Markt. Ja, das kam irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich. Ja, also zumindest mal Richtung Anfang des Jahres. Und das P30 löst dann natürlich das P20 auch wieder ab hier in der Richtung. Und ich muss sagen, es sieht sehr schön aus, hält sich also an die Design-Lines von Huawei momentan, was gar nicht mal so schlecht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Und naja, was sollte man dazu noch sagen? Ja, zum Beispiel auf die Kameralinsen mal gucken, ja. Und man siehe da, 3 Kameralinsen. Auch hier kommt also die Triple-Kamera, allerdings anders angeordnet als bei dem Mate 20. Ja, das ist, sage ich mal, komisch. Ja. Aber okay, ich dachte jetzt eigentlich, die Mate 20-Kamera würde hier in den neuen P30 also 1:1 verbaut werden. Ist aber eben nicht so. Der Hintergrund kann ich da nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht ist es eine Designentscheidung, vielleicht hat es auch eine technische Seite. Ein 6-Zoll Display, das fast komplett die Vorderseite bedeckt. Also nur ganz kleine Ränder oben und unten minimal und ein kleiner Notch für die Kamera, für die Front-Facing-Kamera mehr ist da nicht drin, das heißt maximaler Bildschirm und selbst von der Notification Bar gibt es noch viel zu sehen, auch wenn es so unnötig ist meistens, ja. Dann sind hier einige Specs aufgetaucht, also technische Daten, mit denen ich noch nicht ganz einverstanden bin. Das heißt, ich glaube nicht, dass die stimmen. Soweit zumindest nicht generell. Das P30 soll mit einem 6-Zoll-Display, wie gesagt, kommen. Kirin 980-Prozessor, die 3 Kameras, einmal 40 Megapixel, einmal 20 Megapixel, einmal 5 Megapixel und 4000 mAh Akku mit 6 GB RAM. Das wäre zu wenig für ein P30, das ja jetzt dieses Jahr, wir haben 2019, rauskommt und High-End sein soll. Deswegen bin ich da noch am Zweifeln. Vielleicht gibt es auch eine größere Version noch, wo man dann auswählen kann. Das P30 wird sicher ähnliche technische Daten haben. Auch da typisch, also auf jeden Fall 8 GB. Ja, ist ja klar. Und somit müssen wir dann mal warten noch. Dauert noch ein bisschen, also keine Panik. P20 kam damals raus am 27. März. Und ich denke mal, dass das P30 dann auch so irgendwie Ende März, Anfang April rauskommen wird. Zu einem ähnlichen Preis auch. Aber das, wie gesagt, das steht in den Sternen. Die Preisfrage ist momentan ja ziemlich kontrovers. Foto vom Galaxy S10 ist auch aufgetaucht und yep, es gibt ein Punch-Hole. So sieht's aus. Ein Loch im Display für die Kamera, kein Notch, sondern ein Loch im Display. So sieht's aus und damit wird sich Samsung einreihen in die mittlerweile schon beachtliche Reihe von Smartphones, die eben hier diesen Weg gehen, so ein kleines Loch im Display zu haben, was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Auch hier ist die Position eigentlich okay. Es stört nicht weiter, es wird nur was von der Notification Bar eben verbraucht, sozusagen, eben nicht in der Mitte, sondern außen. Aber dadurch, dass es eben umgeben ist von dem Display, ist es halt schon ein anderes Gefühl. Ja? Und tja, also ehrlich gesagt, mir ist es wurscht, ob das jetzt ein Notch ist oder einfach nur ein Loch oben am Display. Das interessiert mich ehrlich gesagt weniger. Hauptsache ist, dass der für mich sinnlose Platz in der Notification Bar ausgenutzt wird, ja, und damit mehr Platz bleibt für das Display auf dem Gerät selbst. Jo. Okay. Was haben wir denn noch hier? Da gab es noch was. Ah, ja, genau. Schlechte Nachrichten für HTC. Denen dürft die Feier, die Neujahrsfeier ziemlich verhagelt worden sein, denn die HTC-Erträge sind auf einem Tiefstand. 62% runter seit 2017. Das ist wirklich ziemlich übel. Also man kann ja immer nur rückblickend sehen und also 2017 waren es eben 62% mehr als 2018 an Einnahmen und das ist ein herber Schlag natürlich für HTC, als ob die nicht schon genug Schläge einstecken mussten. Also ehrlich gesagt, es grenzt ja schon, also schon 2018 hat es an ein Wunder gegrenzt, dass HTC überhaupt noch Smartphones anbietet. Ja. Und ich frage mich wirklich, wie lange das die Konzernleitung noch mitmacht, Geld zu vernichten, ja, für Smartphones, die keine Chance haben mehr auf dem Markt. Sind wir ganz ehrlich, ist zwar schade, aber so ist es nun mal. Und ich weiß es auch nicht, was die Leute sich dabei denken. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die eigentlich alle Entwickler, Hardware-Entwickler sind bei Google jetzt. Von HTC wurden ja quasi übernommen, ja, gekauft. Da sind Milliarden an Geld rübergeschoben worden. Vielleicht können die deswegen auch noch Smartphones machen. Nur ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Leute hernehmen, für diese Smartphones zu entwickeln. Oder waren das noch Smartphones, wo die Pläne noch in der Schublade gelegen haben? Ich weiß es nicht. Und es ist immerhin schon sehr, sehr fragwürdig, was da jetzt passiert. Und irgendwann wird es wohl der Konzernleitung dann auch reichen, denn HTC hat eben wesentlich mehr als nur Smartphones. HTC hat auch noch andere Geschäftsbereiche und momentan scheint der Smartphone-Bereich nur Geld zu vernichten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange so akzeptiert wird. Google hat eine neue SMS- und Anrufs-Permission-Policy, ja, und das wird Auswirkungen haben für viele Apps. Einige Apps werden nicht mehr funktionieren und auch Apps, wo man gar nicht daran gedacht hat, wie zum Beispiel Tasker, sind natürlich schon wieder mal betroffen davon. Ob es da Ausnahmen gibt, weiß ich nicht, aber insgesamt gesehen, es gab ja schon mal solche Änderungen und dann hatte man Tasker und einigen anderen großen Firmen, die eben davon betroffen waren, hier quasi zugesichert, dass die das machen dürfen, ja. Aber ehrlich gesagt, wenn das eben so in den Richtlinien drinsteht, auch wenn es dann so ein paar Ausnahmen gibt, für neue Apps ist dann eben wieder Schicht im Schacht. Ja, und ich bin da skeptisch, was das anbetrifft. Denn gerade SMS-Apps, da fangen bei mir die Alarmglocken an zu läuten. Also der Umfang und in welchem Bereich jetzt speziell diese Policy, die Apps beeinflussen wird, steht auch noch nicht hundertprozentig fest. Das wird sich erst zeigen, wie Google diese auslegt. Ja. Aber wenn sie streng ausgelegt wird, könnte das bedeuten, dass SMS-Apps oder Programme, die jetzt zum Beispiel SMS verschicken, durchaus große Probleme bekommen. Und damit könnten viele Automationsapps, habe ich das jetzt nicht richtig aussprechen können, Automationsapps könnten da in Mitleidenschaft gezogen werden, nämlich dann, wenn zum Beispiel für eine Aktion automatisch eine SMS versendet werden muss zur Benachrichtigung. Das können zum Beispiel auch Alarm-Apps sein, ja, Smart-Home-Apps etc., die eben zum Beispiel das Zuhause überwachen und dann per SMS was rausschicken. Aber eben auch solche Sachen wie Tasker. Inwiefern normale SMS-Apps hier betroffen sind, das wird sich auch noch zeigen. Cerberus hat sich auch schon zu Wort gemeldet. Wenn wir mal sehen, was da noch passiert. Mit Android Messages, dass das jetzt hier durchgedrückt werden soll, das erscheint in diesem Zusammenhang dann natürlich mehr als fragwürdig, was da abgeht. Und ich hoffe, dass Google dann nicht probiert, hier mit Umwegen seine eigene SMS-App durchzuboxen. Das wäre nicht ganz so toll. Aber warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Nur es sind etliche Entwickler momentan davon überhaupt nicht begeistert. Und möglicherweise wird es auch noch massive Auswirkungen für die Nutzer haben, wenn diese Policy hier richtig angewandt wird. Und wenn nicht, dann sind wir wieder bei, machen wir mal irgendwas und dann legen wir es so gummiweich aus, wie wir gerade Bock haben. Ja? Das ist eigentlich noch schlimmer. Okay. Der eine darf's, der andere nicht. Super. Genau. Okay, ich habe es eben ja schon mal angesprochen mit den Updates, ja. Was sich da manche Firmen trauen zu tun, ist schon ziemlich heftig. Warum? Ganz klar, weil es wohl von den Otto Normalverbrauchern niemand interessiert. Aber trotzdem wird diese Seite AOS-Mark. Ja, jetzt Firmen und Geräte einstufen nach Updates. Ja, das heißt, je schneller und je häufiger die Updates kommen, desto besser werden diese Geräte gerankt, ja, bei AOS-Markt, also eingestuft. Da können wir zum Beispiel sehen, also der beste Hersteller ist natürlich Google, ja, weil die besonders schnell sind eben. Gleich als zweites kommt OnePlus, dann Nokia, dann Sony. Also Nokia ist wirklich eine Überraschung. Dann Sony, von denen weiß ich, dass sie auch relativ gut updaten. Ja. General Mobile, kenne ich überhaupt nichts. Wiley Fox, sag mal, also General Mobile, okay, gut, klar, kenne ich natürlich als Firma, aber Phone, genau wie Wiley Fox. Naja, Zebra. Dann kommt erst Samsung, ja, und so weiter und so weiter. Das geht auch noch weiter. Warum Huawei nur ganz weit unten ist, mit 0.99 Updates, ich kann es nicht genau nachvollziehen, weil Huawei bringt die Updates eigentlich relativ schnell. Gerade jetzt hat es sich wieder gezeigt, dass die schneller Android Pie auf ihre Geräte gebracht haben als Samsung. Keine Ahnung, was die da unten zu suchen haben. Ist äußerst fraglich. Ja. Also sicherlich ist hier noch, da muss man ein bisschen Transparenz geben hier, finde ich, und erklärt werden genauer, was da los ist. Und möglicherweise hat es damit zu tun, dass ältere Geräte weniger geupdatet wurden früher und jetzt die neueren Linien ab dem P10 werden ja permanent geupdatet und kriegen auch sogar US-Updates. Ist ja unglaublich. Und von daher, naja, da muss noch ein bisschen was passieren mit dem Algorithmus, denke ich. Und ähnlich sieht es dann auch aus bei den einzelnen Geräten. So ist zum Beispiel ja Sony hier relativ weit abgeschlagen und OnePlus gleich auf Platz 2. Bei den Geräten allerdings ist Sony wiederum ziemlich weit vorne, zusammen mit HTC One Google Play Edition. Und da kommt das OnePlus One erst später. Hier werden allerdings auch die Updates gezählt, die es seit Erscheinen des Gerätes gegeben hat. Und da ist natürlich klar, dass ein OnePlus 5 noch nicht so viele Updates hat wie ein OnePlus One oder ein Sony Xperia Z. Ja. Also ist gut gemeint, die Liste, aber da muss unbedingt noch was passieren, dass es ein bisschen realitätsbezogener ist und nicht eben nur nach schnöden Zahlen. Ja. Da muss auch die Geschwindigkeit und die Dauer des Gerätes auf dem Markt in Relation zu den Updates gesetzt werden und dann eben dadurch ein Punktewert ermittelt werden. Man kann ja nicht sagen, hier, ne, das Gerät, das hat ja noch null Updates bekommen, also es ist ganz, ganz, ganz weit hinten, ne? Aber das Gerät kam ja erst vor einem Monat raus, ja klar gab es noch keine Updates. Ne? Und ein anderes Gerät hat immer Ewigkeiten gebraucht, bis es mal Updates bekommen hat, ja, ist aber halt schon entsprechend länger auf dem Markt und dann steht dort ja 4 Updates. Super. Nee, also das geht nicht, ne? Ist klar. Da muss definitiv noch was geändert werden. Aber trotzdem ein guter Ansatz. Erstmal, vielleicht wird es ja noch dann geändert. Apropos Sony und Zahlen und so weiter. Sony hat ein neues XZ4 jetzt, mehr oder minder vorgestellt mit Benchmarks. Und das ist ein echter Killer-Benchmarks. Das schnellste Gerät, das es momentan gibt mit einem Snapdragon 855, wurde glatt um 10% vernichtet. Ja, hier hat Sony vorgelegt, ja, normalerweise wird der Snapdragon 855 so mit etwa 360.000 Punkten im AnTuTu-Benchmark hier festgelegt und der Sony Xperia XZ4 hat über 395.000 bekommen und das ist natürlich wunderbar. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob Sony hier vielleicht hier ein bisschen was geschönigt hat, das sind ja keine offiziellen Tests, und ob man hier nur den Leuten, die Leute irgendwie, neugierig machen will auf das Gerät, dass das ein Top-Gerät wird, okay, ist schon mal geglückt, ja, die Tech-Presse ist dann natürlich gleich aufgesprungen auf den Zug und, tja, die Frage wird sein, was kostet das gute Teil? Also, so wie ich Sony kenne, wird das ein Vermögen kosten. Und wenn man es dann wieder in Relation sieht zum Preis, okay, ja, 10% mehr AnTuTu Benchmark Points bei vielleicht doppeltem Preis, dann kann man das gleich wieder vergessen. okay, lassen wir das. Außerdem ist da ist die Rede von Snapdragon 855, nicht etwa von den Kirin-Prozessoren von den neuen. Okay, jetzt komme ich mal zur Community und da habe ich erstmal jetzt einen richtigen Hammer. Haltet euch fest, seid ihr richtig fest auf dem Stuhl, ja? Okay. Es gibt eine neue Community. Genau, zusätzlich. Keine Angst, die YouTube-Community bleibt. Die wird nicht schon wieder abgeschafft oder so. Ja, das bleibt. Aber da jetzt Google Plus endgültig komplett weggefallen ist, ja, und ich bin ja froh, dass wir schon vorher auf YouTube gesprungen sind, ja, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Aber es gibt natürlich etliches an Funktionen, was bei YouTube in den relativ einfachen Kommentaren nicht möglich ist, ja. Wie schön wäre es doch, wenn man Bilder, Videos, Audionachrichten, Chats Kommentare, kleine Artikel und so weiter, alles reinbringen könnte in so eine Community. Es geht jetzt. Ich habe eine Line-Gruppe eröffnet und ich habe den Link und den QR-Code auf der Website uncast.thenetcast.com, ja, uncast.thenetcasts.com. Dort könnt ihr es abscannen oder dem Link folgen auf dem Smartphone und dann könnt ihr dieser Gruppe beitreten. Dort ist dann alles möglich und noch viel mehr. Das kann ich jetzt hier alles gar nicht sagen. Das ist ein riesiges, geniales Teil. Ja. Ich bin darauf übrigens aufmerksam geworden, weil ich habe mehrfach schon Presseberichte gehört von diversen Ländern, in denen solche Chatgruppen, ja, also ausschlaggebend sind für das soziale Leben, das gesellschaftliche Leben, und zwar im großen Ausmaß. Ja, nicht schlecht, oder? Da habe ich gedacht, Mensch, Leute, da kann ich doch mal gucken, wie sieht denn das aus hier mit Gruppen bei Line? Und siehe da, es ist wirklich faszinierend, was da alles möglich ist und wie einfach das ist. Die Gruppe ist natürlich geschlossen für die Mitglieder in dieser Gruppe. Ja, also keine Public Group. Aber trotzdem, ne, man muss natürlich aufpassen, alles, was gepostet wird, kann von jedem Gruppenmitglied gesehen werden. Das zur Warnung. Ja, aber im Prinzip ist es ja auch nicht anders, dass sogar noch weniger, sage ich mal, öffentlich, als wenn ihr jetzt auf YouTube irgendeinen Kommentar postet. Ja. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, hier untereinander auch private Chats zu starten. Ja, das geht. Die Daten sind da nicht einsehbar bei Line. Das ist eine schöne Geschichte. Das heißt, ihr seid bei Line auch anonym unterwegs. Und nur die Line-ID wird also quasi ist sichtbar. Und was ihr dann eben freigibt, das könnt ihr selbst entscheiden. Ich finde, das ist auch eine wichtige Geschichte. Also so, wie es auch mal früher der Fall war, ja, bei den normalen Chats, sage ich mal, dass man eben nicht die Telefonnummer beispielsweise automatisch preisgibt, ja, wenn man da sich mit jemandem verbindet. Wie das, also beim privaten Chats muss man natürlich aufpassen, ganz klar. Aber bei in dem Gruppenchat, da ist eigentlich alles ziemlich easy. Und deswegen denke ich, dass da ein guter Platz ist für euch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr in die Gruppe reingeht. Ja, das ist sowohl für The Net, also für Rios Wochensicht, als auch für Uncast, als auch für dieses Kami, ja, mit Füllern und so weiter. Ja, also das ist die Netcasts-Gruppe. Ja, und ich denke, das ist nicht unbedingt zu breit gefächert. Von daher wird es bestimmt lustig zugehen, ja. Genau. Also die neue Community ist ab sofort verfügbar, ja, per Line Messenger. Könnt ihr euch installieren, ist kostenlos. Ja, wie auch schon in der Community jemand vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, Leute, es spielt keine Rolle, ob ihr welchen oder wie viele Messenger ihr drauf habt. Line braucht so gut wie keine Ressourcen im Hintergrund, ja, wenn es nicht genutzt wird. Wenn ihr es nutzt und es verbraucht Ressourcen, dann hat es ja auch einen Grund, warum ihr es nutzt und Ressourcen verbraucht, oder? Also, und deswegen einfach installieren, auch wenn es jetzt nicht euer Messenger ist, spielt keine Rolle. Einfach auch nur für die Gruppe von Netcast, ja, und dann habt ihr die Möglichkeiten, auf jeden Fall hier was richtig Cooles zu machen. Wie gesagt, alles Mögliche. Ihr könnt sogar live online gehen im Group, in dieser Gruppe. Ist das nicht cool, oder? Wahnsinn. Okay. Das ist das eine. Macht davon Gebrauch. Meldet euch an per Line. Aber es gibt noch was anderes, und zwar in der letzten Sendung hatte ich angesprochen, dass sich das Gaming-Jahr auch ändert Richtung Smartphone geht, und dann braucht man natürlich extrem viel Leistung. Ja. Allerdings, es gibt auch noch eine andere Geschichte, wo hin sich das Gaming entwickelt, und alles deutet auch darauf hin, dass da natürlich auch vieles passieren wird in diese Richtung. Ja. Der Fahrenheit hat geschrieben, Fahrenheit 1979, die Zukunft des Gamings. Ich bin ja seit einiger Zeit Nutzer eines Shield-TVs. Man merkt, dass dieses Gerät für Spielen optimiert ist. Hier mal zu den Specs, dann gibt es einen Link dazu. Es gibt einige Android-Titel, die es nur exklusiv für dieses Gerät gibt. Diese sind grafisch sehr beeindruckend. Jetzt aber zu dem, auf was ich eigentlich hinaus möchte. Als Besitzer eines Shield-Gerätes hat man automatisch Zugriff auf GeForce Now. Dieser Dienst ermöglicht Game-Streaming aller gängigen Plattformen wie beispielsweise Steam, was es ermöglicht, Games in PC-Qualität zu spielen. Netterweise stellt Nvidia viele Games selbst kostenlos zur Verfügung. Solange in Beta ist dieser Dienst kostenlos, schon seit einigen Jahren in Beta. Ein Freund von mir besitzt ein Shield-Tablet, was jetzt nicht gerade neu ist. Er hat diverse Titel, darunter auch das neue Doom getestet. Er war sehr beeindruckt, auch davon, dass das Tablet überhaupt nicht warm wird, da die Leistung nicht vom Tablet, sondern vom virtuellen Rechner erbracht wird. Google testet mit Projekt Stream Ähnliches, wobei dieses nur den Chrome-Browser Desktop also voraussetzt. Vielleicht ist das die Zukunft des Gamings. Diese setzt zwar potente, aber wie in den beschriebenen Fällen nicht die neueste Hardware voraus. Ja. Ergänzend muss ich dazu noch sagen, dass natürlich nur mit schneller Netzwerkverbindung funktioniert. Allerdings muss ich auch noch sagen, dass diese Geräte doch schon sehr spezialisiert sind. Sie sind keine Allrounder wie beispielsweise ein Smartphone. Ja, also zunächst mal ganz klar, das Cloud Gaming oder das Streaming Gaming, das wird immer mehr an Fahrt aufnehmen. Sony hatte ja sogar schon die PS4 geplant, eigentlich es nur noch ein Cloud-Streaming-System zu machen. Allerdings gab es heftigen Widerstand von den Nutzern damals. Man setzt das jetzt wieder in den Raum bei der PlayStation 5. Ja. Übrigens hat Sony auch ein Single-Gerät, also ein kleines Gerät, auf den Markt gebracht, das nur Streaming-Gaming kann. Ja. Und auf der PS4 gibt es ebenfalls einen Streaming-Gaming-Dienst. Der läuft schon einiges. Da heißt, glaube ich, PS Now. Ich glaube, da heißt PS Now, genau. Und dort kann man dann für einen Obolysen monatlichen kann man dann eben die ganzen Games, die in diesem Angebot drin sind, spielen. Dabei werden ebenfalls nur wenige Sachen heruntergeladen und hauptsächlich wird das Gaming in der Cloud gemacht. Ja. Und wie gesagt, es gibt auch ein einzelnes Gerät dafür. Von daher ist es gar nicht so utopisch zu denken, dass die PlayStation 5 vielleicht nur noch Streaming-Gaming hat. Allerdings, das Problem ist, dass unterschätzt wird, wie viele Leute gar keinen Zugang zu schnellem Internet haben. Ich meine, zu so schnellem Internet, dass es auch vernünftiges Spielen ermöglicht wird. Ja. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern das für den Otto-Normalverbraucher hinhaut. Für die Gaming-Fans ist das sicherlich kein Thema. Da guckt man schon beim Internetanschluss, ja, also, dass das geht, ja. Und zumindest wer vernünftig Online-Spiele, Ego-Shooter oder Ähnliches machen kann und da auch, sage ich mal, Wert drauf legt, der hat schon mal einen guten Internetanschluss, ja. Allerdings, wie gesagt, das ist für den Normalnutzer nicht immer ganz so der Fall. Ja. Okay, das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, dass das Gerät, wir reden ja hier von grundsätzlichen Sachen. Also wenn ihr mal guckt, was so ein PC normaler hat an Ausstattung oder die PlayStation, ja, und so, dann muss man schon, wenn man eben ein nicht spezialisiertes Gerät hat, das hast du schon richtig erkannt, ja, muss man ganz schön Power haben. Trotzdem. Also ich meine jetzt nicht übermäßig viel Power. Ja. Das ist ja aber auch der Grund, warum die Games bei Smartphones momentan noch hinten dran hängen in der Qualität. die technischen Daten und die Auflösung und so weiter, die könnten sicherlich mehr auf den Schirm bringen. Aber wenn ich mir das dann angucke, ja, so Umsetzung von einem Shooter, also ich gucke mir an die Auflösung, das müsst ihr euch mal vorstellen, die Auflösung von der PlayStation 4, normal, ja, also nicht die HD, sondern die normal, oder hier von meinem Computermonitor, ja, und dann kriege ich dafür halt richtige Top-Games, ja, und die laufen gut und flüssig und zack. Und dann kommt eine Adaption, eine Umsetzung auf das Smartphone. Da ist die Grafik, also da, die ist dermaßen runtergerechnet. Ja, wieso? Mein Smartphone-Display hat doch eine höhere Auflösung als mein TV-Gerät. Eine höhere Auflösung als die Konsole. Eine höhere Auflösung auf meinem Computerbildschirm. Trotzdem wird die Grafik so weit runtergerechnet, ja, damit es läuft, ne? Obwohl die technischen Daten ja scheinbar erstmal viel besser sind als diese Home-Geräte, ja, als die PS4. Aber da kommt eben dieses Spezialisieren mit rein. Wie ist das Gerät ausgelegt? Und von daher kann ich auf jeden Fall schon mal die Illusion nehmen, dass in Zukunft das durch das Streaming-Gaming nicht Top-Hardware benötigt wird. Ich weiß nicht genau, also die Entwicklung, die geht ja auch immer weiter voran, ja. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Smartphone habt und ihr habt da ein gutes Gaming-Feeling, ja, ich meine, stellt euch mal vor, ich glaube zwar nicht, dass es sich noch durchsetzt, aber es war knapp, wenn sich VR-Gaming durchgesetzt hätte beispielsweise, dann hättet ihr auf einmal doppelte Leistung gebraucht. Auf einmal. Über Nacht, klick, und jetzt braucht ihr doppelte Leistung. So. Und das kann genauso gut jederzeit wieder passieren. Auch beim Streaming-Gaming wird es noch Änderungen geben, dass Teile davon offline laufen und Teile davon übertragen werden. Ansonsten gibt es eben die Probleme mit der Latenzzeit. Das ist ja auch noch was. Man muss nicht nur eine schnelle Internetverbindung haben, man muss eine schnell aufbauende Internetverbindung haben. Also die Pingzeiten sind da sehr, sehr wichtig. Ja. Und je nachdem, was für ein Spiel das ist, gerade die leistungsstarken Spiele wie zum Beispiel Ego-Shooter, da geht es um Millisekunden. Und da kämpfen die Streaming-Gaming-Angebote halt noch massiv damit, dass da nicht, ne, das, was man sieht, schon gar nicht mehr das ist, was wirklich auf dem Server läuft. Da muss einiges an Tricks angewendet werden, damit das eben nicht so funktioniert. Und natürlich auch darf dieses Streaming-Gaming nicht plattformübergreifend sein. Das heißt, nur Streamer dürfen miteinander spielen, sonst hätten die null Chance bei den Games. Null Chance. So ist das. Da ist halt, da verschiebt sich das Problem halt auf die Netzwerkverbindung. Ja, ganz klar. Aber deswegen sind zum Beispiel auch hier wieder wichtige neue Hardware, ist da auf jeden Fall auch erforderlich. Wer zum Beispiel jetzt wirklich Streaming-Gaming macht, der wird sich nicht über 5G-Netzwerk beschweren. Das heißt, jetzt würde ich schon anfangen, nur noch ein 5G-fähiges Gerät zu kaufen. Ja? Beziehungsweise sobald das erste richtig verfügbar ist. Denn wenn ihr das Gerät 2 Jahre haben wollt, dann müsst ihr das berücksichtigen. Und zwar heute müsst ihr berücksichtigen, was in 2 Jahren passiert. Ja? Das ist eben genau die Herausforderung. Und deswegen die Prämisse, und die hat immer gut funktioniert. Was heißt gut funktioniert? Gerade so funktioniert. Holt euch das beste, das verdammt nochmal beste Gerät, das es zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr ein Smartphone kauft, gibt. Dann schafft ihr auch die 2 Jahre. Ich schaffe sie gerade so, ja, bevor ich bei jeder Benutzung die Krise kriege. Ja. Ich bin halt ein sehr schneller Benutzer. Ich will nicht auf Smartphone warten. Es muss zack, zack, zack, zack, zack, zack gehen. Ich will überfordert sein, nicht das Smartphone darf überfordert sein. Wenn ich das merke, dann ist das für mich ein purer Frust. Ja? Und dann weiß ich, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, das Gerät zu ersetzen. Ja? Und dann tut man nur noch so vor sich hin vegetieren mit diesem Smartphone, ja? Bis dann endlich das Neue kommt. Und dann hat man wieder so ein Jahr, wo es top ist. Und dann hat man ein Jahr, wo es gerade so okay ist. Und so gegen Ende, ja, der Zwei-Jahres-Frist hat man dann den Punkt, wo man sagt, hoffentlich kriege ich jetzt bald ein neues Handy. Hoffentlich kommt jetzt bald wieder ein neues, gescheites Handy raus. Ne? So sieht's aus. Okay. Komme ich zur App der Woche. Das ist was Interessantes. Und zwar ist momentan sehr beliebt. Da wird fast ein Sport draus gemacht. Und zwar ein sogenanntes Habit-Tracking. Ja, also das heißt, so die Gewohnheiten im Auge behalten oder auch fördern. Ja. Ist normalerweise nicht das, was ich unbedingt brauche. Zumindest bei einigen Sachen. Ja. Also so Spülmaschine einräumen und ausräumen, das könnte vielleicht, da könnte ich mir vielleicht das gut vorstellen, dass ich das auch nutzen würde, ja, um einen Ansporn zu bekommen. Aber ich habe einige Angewohnheiten, die würde ich eher abschaffen wollen, als jetzt hier noch weiter zu forcieren. Aber okay, so ein Habit-Tracker kann auch was Gutes sein, wenn man sich eben gute Vorsätze nimmt, ja, und am Jahresanfang habt ihr euch doch sicherlich alle super viele und gute Vorsätze genommen, ja, und diese App, die kann euch dazu bringen, auch diese tatsächlich einzuhalten und nicht schon in den ersten paar Tagen an den Nagel zu hängen, ja. Da könnt ihr einfach, also beispielsweise lesen, ja, das heißt ja immer, ein gutes Buch lesen, das ist was Schönes, das ist richtig, ja, also nehmt euch vor, öfters mal ein Buch lesen, ja. Und dann könnt ihr hier in so einer Liste eintragen, ja, jedes Mal, wenn ihr ein Buch gelesen habt oder wenn ihr an einem Tag gelesen habt, ja, dieses Buch, und könnt dann eben das als Ansporn nehmen, weil ihr das gerne erreichen wollt, das Ziel, und das so schön dargestellt wird hier mit dem Smartphone, ja, dass ihr dann das tatsächlich auch einhält. Und da fangt ihr quasi bei einer leeren Wiese an und da sprießen dann irgendwann so kleine Pflanzen und irgendwann wird ein kleiner Baum daraus und der Baum wächst dann, ja, also je nachdem, wie schnell oder wie lange ihr dann eben eure Gewohnheiten da einhält, ja, wird es grafisch und optisch eben dargestellt, dass ihr da am Ball bleibt sozusagen. Ich finde das ganz, ganz schön und wie gesagt, man kann das wirklich für alles Mögliche nehmen, ja. Egal, ihr wollt aufhören zu rauchen, ihr wollt mehr Sport treiben oder was weiß ich, ja, mehr Videospiele machen, mehr Chatnachrichten verschicken, ja. Mindestens eine Chatnachricht pro Tag, ja. Das hält fit, das hält den Daumen fit, ne? Genau, also das alles könnt ihr natürlich hier einstellen und dann eben, das im Auge behalten. Und das ist wirklich, das spornt an, das motiviert auch mehr, als man erstmal denkt, ja, wenn man das alles so schwarz auf weiß vor sich hat und dann will man dann doch das erreichen, was man sich vorgenommen hat. Anders als wenn man das einmal sagt, ne, und dann vergisst man es und fertig. Ne, also man will es vergessen. Ja, fertig. So ist das. Also, Crow Habit Tracking nennt sich das Ganze, kostenlos im Play Store zu bekommen. Und ist mit 6,1 Megabyte auch sehr schlank und macht optisch gut was her. Und ja, kann ich nur empfehlen. Deswegen App der Woche. Jawohl. Damit sind wir auch schon am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit auf YouTube, in der Community, in den Kommentaren zum Beitrag oder jetzt eben auch neu in der Line-Community mit allem möglichen Geschnörkel und alles, ja. könnt ihr das natürlich dort auch machen und auch untereinander chatten. Also ich hoffe, diese Line-Community wird euch eine schöne neue Möglichkeit geben, noch besser, noch mehr auch untereinander zu kommunizieren. Und finde es immer eine gute Sache. Tja. Und was gibt's sonst noch? Ja, am Jahresanfang vielleicht noch auch die Erwähnung. Ja, das Intro und Outro ist von Zero Project. Erschienen unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Der Titel ist Infinity, damals auf Yamendo.com veröffentlicht worden. Genau. Und damit wünsche ich euch nochmal ein schönes neues Jahr 2019. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!